Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Was wollte ich schnell noch kaufen? Und wann war noch dieser Arzttermin? Unser Gedächtnis scheint manchmal wie ein Sieb zu sein. So einiges fällt einfach durch. Und an anderes wiederum erinnern wir uns auch nach langer Zeit noch erstaunlich gut. Das Gedächtnis. Warum und wie wir Informationen speichern. Wir fangen mal mit einer leichten Aufgabe an. Das ist irgendwie eine Aktivierung des Langzeitwissens. Und zwar ist hier eine Aufgabe, da sehen Sie hier verschiedene Städtenamen. Und unten ist eine Liste von zugehörigen Flüssen. Und Sie sollen jetzt bitte mal die Flüsse den Städten zuordnen. Städte und ihre Flüsse. Alles mal gelernt. Nun gilt es, das, was da irgendwann einmal im Gedächtnis auf der Festplatte unseres Gehirns gelandet ist, für den Test am Institut für Psychogerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg auch abzurufen. Das ist jetzt gar nicht irgendwie Reproduktion von Wissen, sondern nur Abruf aus dem Langzeitgedächtnis mit Hinweisreizen. Das ist voll fies. Man muss sich eine Strategie erstmal überlegen, wo mache ich wie. Ich gucke nämlich jetzt gerade, ob das, was ich da denke, unten steht. Christina Martin vom Institut für Psychogerontologie ist geduldig. Aber sind die gefragten Informationen wirklich im Gedächtnis der Probandin gespeichert? Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Hose, ein Buch, ein Fotoalbum, einen Teddy, einen Duden, eine rote Ampel. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie das Merken überhaupt vor sich geht, dann ist es so, dass ja wir im Alltag ständig von ganz vielen Reizen, Informationen umströmt sind und wir da schon mal filtern. Und das machen Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprozesse. Und die finden in einem Bereich statt, den wir Ultra-Kurzzeitgedächtnis nennen, das wirklich im Sekundenbereich ist. Und nur wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, dann wird uns das eigentlich erst bewusst. Erklärt Roland Rupprecht, Psychologe und Gerontologe am Institut für Psychogerontologie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Wie viele Blumentöpfe stehen dort auf der Fensterbank? Welches Kennzeichen hat das Auto vor mir an der Ampel? Nur wenn die Information relevant ist, erreicht sie überhaupt Gedächtnisstufe 2, das Arbeits- oder Kurzzeitgedächtnis. Das heißt deswegen auch Arbeitsgedächtnis, weil in diesem Bereich des Gedächtnisses Information verarbeitet wird. Da versuchen wir, Informationen zu ordnen, zu systematisieren, mit bereits Bekanntem in Verbindung zu bringen und uns das so zu merken. Und erst von dort geht es in unser Langzeitgedächtnis. Konsolidierung heißt dieser Prozess, wenn Informationen ins Langzeitgedächtnis, die dritte Stufe, übergehen. Eine empfindliche Phase, die 20, 30 Minuten oder eine Stunde dauern kann, sagt Roland Rupprecht. Eine Zeit, in der unser Gedächtnis störungsanfällig ist. Beispiel bei meinem eigenen Sohn. Wenn der gelernt hat, dann macht er eine Pause und dann möchte er aber am liebsten Computer spielen oder sich irgendwas im Fernsehen angucken. Und das sage ich ihm immer, dass das eigentlich gedächtnispsychologisch falsch ist, weil wenn man wirklich etwas langzeitig abspeichern will, man sich dann eher ausruhen sollte. Vielleicht auch 10 Minuten hinlegen, Augen zu und dann das Gehirn im Hintergrund arbeiten lassen. Erst filtern, dann setzen lassen. Wobei es unterschiedliche Qualitäten des Erinnerns gibt. Der erste Kuss, die Schrittfolge beim Cha-Cha-Cha, das kleine Einmaleins oder die lustigen Sommersprossen der netten Nachbarin. All das zielt auf unterschiedliche Gedächtnisbereiche. Mindestens 4 macht der Psychologe aus. Erstens das prozedurale Gedächtnis. Bewegungsabläufe, die wir gelernt haben. Also wenn ich einmal Fahrradfahren gelernt habe, vergesse ich das nie mehr. Und es ist mir in der Regel auch nicht bewusst. Das merken wir dann, wenn man versucht, einem Kind Fahrradfahren beizubringen. Man kann das ganz schlecht erklären, wie es geht. Wir wissen es einfach. Die Bewegungsabläufe sind irgendwo in unserem Gedächtnis gespeichert. Sie sind uns quasi in Fleisch und Blut übergegangen. Zweitens, das perzeptuelle Gedächtnis. der Bereich für die Mustererkennung. Der sorgt zum Beispiel dafür, dass wir eine Person wiedererkennen, wenn die eine völlig andere Frisur hat oder eine neue Brille aufhat. Das heißt, wir haben ein Bild dieser Person, von dem wir abstrahieren können. Das ist auch was, was eher unbewusst passiert. Drittens, das semantische Gedächtnis, unser Weltwissen. Das ist all die Information, die wir in unserem Leben aufgenommen haben, was wir in der Schule gelernt haben, Fremdsprachen, auch was man als Lebenserfahrung und so weiter bezeichnet. Das ist das Semantische. Viertens, das episodische Gedächtnis, unsere autobiografischen Erfahrungen. Zum Beispiel die Erinnerung an den ersten Schultag oder an den Hochzeitstag oder an den Urlaub oder auch an ein schlimmes Ereignis wie einen Unfall oder sowas. Alles, was mit Emotionen verknüpft ist, merken wir uns besonders gut. Deswegen können sich viele angeblich an den ersten Kuss so gut erinnern, weil das eben extrem mit Emotionen verbunden ist. Und sich dadurch tief in unser episodisches Langzeitgedächtnis einbrennt. Auch Gerüche sind eng mit dem Erinnern verknüpft. Und da muss man jetzt ein bisschen in die Gehirnanatomie rein. Ganz wichtig für das Gedächtnis ist ein Bereich des Gedächtnisses, den man das limbische System nennt. Und das limbische System besteht aus dem Hippocampus und der Amygdala. Und durch diese beiden Instanzen werden eigentlich alle Informationen gefiltert, die in unser Gedächtnis gehen. Wobei die Amygdala insbesondere für die Speicherung emotional bedeutender Gedächtnisinhalte zuständig ist. Und unser Gehirn oder die Evolution hat es so eingerichtet, dass das Riechhirn, also das Areal im Gehirn, das die Gerüche verarbeitet, direkt der Nachbarschaft zu dieser Amygdala liegt. Und deshalb kann man experimentell zeigen, dass die Behaltensleistung am besten ist, wenn Riechhirn und die Amygdala gleichzeitig aktiviert werden. Und Gerüche wirken eben direkt auf Emotionen. Und wenn Emotion und Geruch zusammen mit Erinnerung vorkommt, dann wird das besonders lang behalten. Dabei unterscheidet sich die sprichwörtliche Festplatte in unserem Gehirn gar nicht so sehr von der Festplatte eines Computers. Während beim Speichern auf dem PC Einsen und Nullen auf die Festplatte geschrieben werden, verändern sich in unserem Gehirn Eiweißstrukturen. Wenn wir uns was merken, verändert sich wirklich physiologisch unser Gehirn. Das heißt, es ändert sich was an den Strukturen, an den Verschaltungen von Nervenzellen miteinander. Und diese strukturellen Änderungen stellen letztlich sowas wie das physiologische Korrelat des Gedächtnisses dar. Während die Folge von Nullen und Einsen am Computer mit dem entsprechenden Programm, aber auch von jedem anderen Computer ausgelesen werden kann, ist die Eiweißstruktur unseres Gehirns einzigartig. Also die reine Information, dass 1 und 1, 2 gibt, sieht wahrscheinlich ähnlich aus. Aber Sie haben das in einer völlig anderen Situation gelernt als ich. Und dieses Wissen ist auch mit Informationen an die Schulzeit verbunden, also an dieses Episodische. Und deswegen ist mein 1 und 1 ist 2 und Ihres doch nicht das Gleiche. In unseren Erinnerungen zu lesen wie in einem Tagebuch oder sie auszulesen wie in einem Science-Fiction-Film, das geht also nicht. Für unser eigenes Erinnern im Alltag ist es allerdings unabdingbar, dass wir selbst Erinnerungen auslesen, also wieder abrufen können. Und das hat für den Psychologen Roland Rupprecht ein Stück weit mit Ordnung und sogenannten Hinweisreizen zu tun. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem riesigen Bücherregal. Wenn Sie wissen, da ist irgendwo ein Buch von Thomas Mann und dieses Bücherregal ist nicht sortiert, werden Sie das Buch ganz schwer finden. Wenn das Regal aber nach dem Verfasseralphabet sortiert ist und Sie wissen noch, dieses Thomas-Mann-Buch ist dunkelblau, hat ungefähr diese Größe und als ich es das letzte Mal gesehen habe, war es irgendwo rechts unten. Das heißt, Sie haben ganz viele Informationen zu diesem Buch, werden Sie es viel leichter wiederfinden. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Sonnenbrille mit rosa Gläsern, den Paris-Reiseführer, keine Zigaretten, meinen Personalausweis. Bin ich ein anderer Mensch, wenn ich mir viel oder wenig merken kann? Das ist ja was wir im Alltag auch als Erfahrung machen, ne? Dass wir den Eindruck haben, wenn sich jemand plötzlich wenig merken kann oder wenn jemand Alzheimer, Demenz hat, dann ist er eine andere Person oder vielleicht ist er gar keine Person mehr oder er wird zu einer Nicht-Person. Also es scheint einen starken Zusammenhang zu geben und da gibt es eben verschiedene Ansätze, wie wir versuchen, das zu erklären. Beschreibt Michael Jungert. Als Philosoph interessiert sich der Direktor des Erlanger Zentralinstituts für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikationen insbesondere für die personale Identität und den Zusammenhang von Identität und Erinnerung. Ein Ansatz ist das sogenannte Konzept der biografischen Identität. Und da steckt die Frage dahinter, wie Personen zu Persönlichkeiten werden mit einer eigenen Lebensgeschichte, an die sie sich erinnern, aus der sie ihre Identität quasi beziehen, die sich aber auch ändern kann und zu der man Stellung beziehen kann, die andere wiedererkennen und eben im Fall von Demenzen dann vielleicht nicht mehr wiedererkennen. Und an solchen Fragen versuchen wir zu arbeiten. Das sind eben Fragen, die die Philosophen interessieren, aber auch die Psychologen, auch die Medizin. Und da versuchen wir im besten Fall auch zusammen mit den anderen Fächern neue Erkenntnisse zu gewinnen. Was macht einen Menschen aus? Dass er weiß, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist? Vielleicht. Aber mehr wohl die persönliche Bedeutung dieser Information. Paris als autobiografische Erinnerung. Ich mich zum Beispiel daran erinnere, wann und mit wem ich das letzte Mal in Paris war, dass ich da zum Beispiel einen Heiratsantrag gemacht habe oder solche Dinge, dann wird das plötzlich zu einer sehr persönlichen Erinnerung. Und solche Erinnerungen sind eben die, die wichtig sind für Identität, Identitätsbildung, weil sie Bedeutung für mein Leben haben, weil ich sie deswegen meistens auch nicht vergesse, sehr lange erinnern kann, aber spannenderweise auch später wieder ändern kann. Also es ist häufig so, dass solche Erinnerungen nicht einfach abgespeichert werden, sondern dass ich, wenn ich mich später erinnere und ich habe mich in der Zeit verändert, auch durchaus diese Erinnerungen anders wieder hervorhole, als das ursprünglich der Fall war. Früher war alles besser oder schlechter? Die rosarote Rückblickbrille oder auch die pechschwarze, beides ist möglich. Erinnerungen scheinen nicht für die Ewigkeit festgeschrieben zu sein, sondern wandelbar. Offenbar versuchen wir beim Erinnern stets eine Art Abgleich zwischen unserem aktuellen Selbstbild und unserer erinnerten Vergangenheit herzustellen. Michael Jungert nennt dafür ein Beispiel. Also wenn ich beispielsweise früher begeisterter und überzeugter Raucher war und das aber schon seit langem nicht mehr bin, jetzt bin ich militanter Nichtraucher, dann kann es gut sein, dass ich mich an eine Episode erinnere, früher, in der ich geraucht habe oder andere getroffen habe, die geraucht haben und eigentlich damals völlig einverstanden war mit dem Rauchen und das aber heute nicht mehr bin und deswegen dann fälschlich meine heutige Einstellung auf diese damalige Erfahrung projiziere und sage, schon damals fand ich das nicht gut, dass die geraucht haben, weil ich heute jemand sein möchte, der Rauchen nicht gut findet. Also das sind spannende Fälle, wo dann die aktuelle Selbstwahrnehmung quasi rückwirkt auf die Erinnerung. Erinnerung und Identität sind dynamische Konzepte. So viel steht für den Philosophen Michael Jungert fest. Und selbst wenn die Erinnerung einer Person verschwunden scheint, sie dement ist, muss die Identität nicht automatisch mit verschwinden. Bestimmte Verhaltensweisen oder Bewegungsmuster bleiben selbst bei fortgeschrittener Demenz noch erhalten, so dass eine Person auch dann noch zu erkennen ist. Man muss auch in Betracht ziehen, dass Erinnerungen auch gewissermaßen in den Körper einsinken können, dann zu so einer Art Körpergedächtnis werden können. Obwohl derjenige, wenn man ihn fragt, gar nichts mehr sagen kann, vielleicht auch seinen Namen nicht mehr weiß, seine Lebensgeschichte nicht mehr erzählen kann. Es zeigt aber eben, dass Erinnerungen nicht nur in dieser erzählbaren, expliziten Form vorliegen, sondern auch selbst in fortgeschrittenen Stadien von Alzheimer noch in einer anderen Form da sein können. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Dreirad, einen Zauberkasten, ein Quadrat, ein Auto. Wenn ich Ihnen jetzt hier auf dem Bild eine Figur malen würde, die aussieht wie ein Quadrat, wo aber ein kleines Stück fehlt, dann würden Sie sich immer merken, das ist ein Quadrat, wo was fehlt. Und nicht, das ist eine Figur, das sind vier Linien, die nicht geschlossen sind. Also wir sehen immer erst die Gestalt und dann bauen wir was dazu. Erklärt Psychologe Roland Ruprecht vom Institut für Psychogerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg. Wenn ich Sie irgendwann frage, was habe ich denn da hingemalt, dann sagen Sie Quadrat, weil das ist hängen geblieben, das andere ist weg. Und so versuchen wir auch in der Erinnerung, Situationen möglichst passend und vollständig zu machen. Gestaltschließung nennen Psychologen dieses Phänomen. Den Drang des Menschen, vollständige Geschichten zu bauen. Und so erinnern wir uns als Zeugen eines Autounfalls vielleicht unbeirrbar an ein rotes Fahrzeug, obwohl wir in der Hektik des Augenblicks die Farbe gar nicht wahrgenommen haben, uns also nicht erinnern können, das Auto aber eine Farbe haben muss. Diese falsche Erinnerung dann zu korrigieren, für den Psychologen schier unmöglich. Das zeigen auch Studien, dass wenn man Menschen eine Information gibt und ihnen irgendwo auch sagt, diese Information ist falsch, dann dissoziieren sich diese beiden Inhalte. Also das Wissen, dass eine Information nicht stimmt, an die erinnert man sich weniger als an diese Information. Und damit funktioniert auch Werbung, damit funktioniert Politik, also alles, was Manipulation von Meinungen letztlich versucht, kann damit arbeiten. Und man kann das auch kaum unterdrücken, auch wenn man bewusst darauf achtet. Und so lässt sich das fälschlicherweise als rot erinnerte Auto aus unserer Augenzeugengeschichte in unserem Gedächtnis womöglich nur umfärben in das rote Auto, das eigentlich blau war. Aber unser Gedächtnis narrt uns noch auf eine andere Art und Weise. Die früheste Erfahrung, die ganz viele Menschen teilen, ist sowas wie Kindergarten. Und das konnte eben auch empirisch belegt werden, dass das autobiografische Gedächtnis, also auf das ich bewusst zugreifen kann, ungefähr mit dem dritten Lebensjahr einsetzt. Und das ist so die Zeit, wo Menschen bei uns eben in den Kindergarten kommen. Was davor passiert ist, das ist dann ganz schwierig. Zum Beispiel, ich hatte als kleines Kind mal einen Unfall mit dem Dreirad. Und ich kann letztlich nicht entscheiden, ob ich mich wirklich selber daran erinnern kann oder ob ich mich nur daran erinnern kann, dass die Eltern und Großeltern und so immer wieder erzählt haben. Ich packe meinen Koffer und nehme mit das Brot aus dem Waschbecken, den Apfel aus dem Bett, den Ball, den die Ente zerpickt hat, die Karten fürs Theater heute Abend. Wenn man Menschen im Alltag fragt, die über ihr schlechtes Gedächtnis klagen, wann merken sie das denn? Dann sagen die, ja, ganz häufig, ja, dann gehe ich in den Keller und weiß nicht mehr, warum ich da runtergegangen bin. Und das ist nach unserem Verständnis eben weniger eine Frage des Gedächtnisses, sondern eine Frage der Konzentration. Also dass man im Alltag häufig an zu viele Sachen gleichzeitig denkt und die sich dann eben gegenseitig stören. Und mit solchen Übungen versuchen wir da die Fähigkeit, sich auf eine Sache zu konzentrieren, zu stärken bzw. das ins Bewusstsein zu rufen, dass man, wenn man sich auf einzelne Handlungen konzentriert, dann auch weniger vermeintliche Gedächtnisprobleme hat. Konzentration ist das eine, Übung das andere. Unser Gedächtnis lässt sich trainieren. Die Ratgeberliteratur ist voll von Merksystemen und Methoden, die das Erinnern mit mehr oder weniger simplen Tricks erleichtern sollen. Beim Vorstellen den Namen des Gegenübers laut wiederholen, um ihn sich einzuprägen. Schnell gemacht. Etwas komplizierter ist die sogenannte Loki-Methode, mit der sich zum Beispiel die Einkaufsliste besser merken lässt. Entlang eines bekannten Weges werden die Begriffe, die es sich zu merken gilt, quasi abgelegt, beschreibt Christina Martin. Indem man zum Beispiel sagt, okay, wenn ich aufstehe, bin ich im Bett, ich will als erstes einkaufen einen Apfel. Also stelle ich mir ganz bildlich vor, Apfel auf dem Bett. Dann gehe ich durch meine Zimmertür in den Gang und dann denke ich mir, okay, als nächstes steht Milch. Dann denke ich mir vor, dass man wie Milch die Tür runterläuft, damit ich dann quasi habe Apfel am Bett, Milch an der Tür. Dann gehe ich ins Badezimmer und im Waschbecken. Da gehe ich als nächstes hin, weil ich mir das Gesicht wasche und deswegen stelle ich mir den nächsten Begriff am Waschbecken vor, zum Beispiel Brot, Brot im Waschbecken. Je kurioser die Bilder, desto leichter das Erinnern. Gedächtnismeister können diese Methode sicher mühelos nutzen. Aber Menschen, die ohnehin schon mit ihrer Gedächtnisleistung hadern, mag es abschrecken, sich zusätzlich zum Einkaufszettel auch noch Weg und Bilder merken zu müssen. Eine andere Technik baut Begriffe in Geschichten ein. Zum Beispiel, die Ente sitzt auf dem Stein, wenn man hat Entestein, und dann schwimmt ein Auto vorbei. Wer seine Gegenstände dann aber alle nur gleichförmig an der Ente vorbeischwimmen lässt, wird Probleme mit der Reihenfolge bekommen. Christina Martins Tipp lautet daher, die Gegenstände miteinander interagieren lassen. Dann pickt die Ente auf den Ball plötzlich ein und er platzt und dann kommt aus dem Ball eine Flasche heraus. Do you remember picnics in the park? Do you remember dancing in the dark? Ein nachlassendes Gedächtnis kann viele Ursachen haben. Etwa Stress oder Überlastung, körperliche Erkrankungen, mangelnde Flüssigkeitszufuhr, Depressionen oder Schlafmangel. Übungen können in einem Gedächtniszentrum bei der Diagnose helfen und gleichzeitig das Erinnerungsvermögen trainieren. Besonders ausschlaggebend für die Leistungsfähigkeit unserer mentalen Festplatte dürfte aber vor allem das sein, was die Hirnforschung unter dem Schlagwort Active Cognitive Lifestyle zusammenfasst. Ein geistig aktiver Lebenswandel. Roland Ruprecht. Was damit gemeint ist, ist eben, dass man zusätzlich zur körperlichen Aktivität sich eben auch in vielfältiger Form eben geistig aktiv verhält. Also sich für neue Sachen interessiert, Bücher liest, kulturelle Angebote wahrnimmt, auch mit Menschen diskutiert. Also alles letztlich, was unser Gehirn fordert, ist gut für die langfristige Erhaltung der Leistungsfähigkeit. Und der Speicherplatz unseres Gedächtnisses ist groß genug für ein langes, erinnerungsreiches Leben, verspricht der Psychologe. Allerdings, ist es tatsächlich wünschenswert, sich ein Leben lang an alles zu erinnern? Gibt es vielleicht sogar so etwas wie die Gnade des Vergessens? Das Glück, mentalen Ballast einfach hinter sich zu lassen und negative Erinnerungen zu löschen? Wer nicht vergessen kann, bleibt manchmal auch ein Gefangener der damit verbundenen Emotionen, gibt der Philosoph Michael Junger zu bedenken. Das ändert auch die Handlungsoptionen, die man als Person hat. Das heißt, also auch ein zu viel an Erinnerungen scheint nicht der Optimalzustand zu sein, sondern es gibt möglicherweise sowas wie ein tugendhaftes Vergessen in der Mitte zwischen zu viel und zu wenig. Das richtige Gleichgewicht finden zu können zwischen dem, an das wir uns erinnern möchten, weil es uns stützt im Leben, und dem, was wir vergessen wollen, weil es uns eher belastet. Das ist fast schon so etwas wie Lebenskunst. Sie hörten das Gedächtnis, wie wir Informationen speichern. Von Inga Pflug. Es sprachen Rahel Comtes und Heinz Peter. Technik Regine Elbers. Regie Axel Wostri. Redaktion Gerda Kuhn. Eine Sendung von Radio Wissen.